Kapitel 14. Dies war die Geschichte meiner geliebten Gefährten. Sie beeindruckte mich tief. Durch die Einblicke in das gesellschaftliche Leben, welche sie bot, lernte ich ihre Tugenden bewundern und die Laster der Menschen verabscheuen. Damals betrachtete ich das Verbrechen noch als ein fernes Übel. Güte und Edelmut dagegen standen mir fortwährend vor Augen und erweckten in mir den Wunsch, ebenso tugendhaft wie Felix und seine Gefährten zu leben. In diesem Bericht über meine geistige Entwicklung darf ich jedoch einen Umstand nicht vergessen, der sich im Monat August des gleichen Jahres zutrug. Eines Nachts, als ich wie gewöhnlich in den umliegenden Wäldern umherging, fand ich auf dem Boden einen Mantelsack, der einige Kleidungsstücke und ein paar Bücher enthielt. Zum Glück waren die Bücher in der Sprache geschrieben, deren Grundlage ich in der Hütte erworben hatte. Sie bestanden aus dem Paradise Lost, einem Bande von Plutarchs Leben und den Leiden des jungen Werther. Dieser köstliche Besitz vermittelte mir die größte Freude. Ich befasste mich nun ständig mit den Erzählungen und übte meinen Geist daran, während meine Freunde ihren täglichen Beschäftigungen nachgingen. Ich kann dir kaum die Wirkung dieser Bücher beschreiben. Sie riefen in mir unzählige neue Eindrücke und Gefühle wach, die mich oft bis zur höchsten Begeisterung führten, noch öfter aber in die tiefste Verzweiflung stürzten. In Werthers Leiden werden neben der anziehenden, schlichten und ergreifenden Handlung so viele Meinungen erörtert, so vieles beleuchtet, was mir bis dahin dunkel war, dass er für mich zu einer immer fließenden Quelle des Nachdenkens und Betrachtens wurde. Die darin beschriebenen feinen und häuslichen Sitten, zusammen mit den erhabenen Empfindungen und Gefühlen, die etwas außerhalb des eigenen Ich zum Gegenstand hatten, deckten sich mit meinen Erlebnissen unter meinen Beschützern und den Bedürfnissen, die immer in meiner Brust gewohnt hatten. Ich hielt Werther für ein göttlicheres Wesen, als ich es je erblickt oder erträumt hatte. Er erörterte ohne falsche Scheu die Geheimnisse seines Herzens. Er wagte es, in die Abgründe seiner eigenen Seele herabzusteigen. Die Abhandlungen über Tod und Selbstmord waren dazu angetan, mein Erstaunen zu erregen. Ich machte keinen Anspruch darauf, in diesem Falle über Recht und Unrecht zu entscheiden, aber ich neigte doch mehr der Ansicht des Helden zu, dessen Untergang und Vernichtung ich still beweinte, ohne sie doch recht eigentlich zu begreifen. Im Lesen bezog ich jedoch vieles auf meine eigenen Gefühle und meine eigene Lage. Ich fand mich selbst den Wesen der Erzählung ähnlich, doch auch wieder grundverschieden. Ich sympathisierte mit ihnen, verstand sie teilweise, aber ich wurde keinem ungerecht, blieb ohne Vorurteil, gehörte zu niemandem. Der Weg zu meinem Verscheiden war frei, las ich und pflichtete Beifall. Auch für mich hatte es keinen gegeben, der mein Ausgelöschtwerden beklagt hätte. Ich war widerlich im Aussehen und von gigantischer Statur. Was bedeutete dies? Was und wer war ich? Woher kam ich? Was war mein Ziel? Diese Fragen beschäftigten mich dauernd und ich konnte keine Lösung für sie finden. Der Band der Leben von Plutarch, den ich besaß, enthielt die Geschichte der ersten Gründer der alten Republiken. Dies Buch hatte eine völlig andere Wirkung auf mich als der Werther. Werthers Fantasien brachten mir Schwermut und Verzagtheit nahe. Plutarch gab meinen Gedanken einen höheren Flug. Er erhob mich über die Armseligkeit meiner kleinlichen Grübeleien zur Bewunderung und Liebe der Helden vergangener Zeitalter. Viele Dinge, die ich las, gingen über meinen Verstand und meine Erfahrung hinaus. Ich hatte eine ziemlich verwirrte Vorstellung von Königreichen, weit ausgedehnten Ländern, mächtigen Flüssen und unendlichen Meeren, aber Städte und große Menschenansammlungen waren mir völlig unbekannt. Die Hütte meiner Beschützer war die einzige Schule gewesen, wo ich die menschliche Natur studiert hatte. Dies Buch aber erschloss neue, großartige Schauplätze. Ich las von Männern, die im öffentlichen Leben standen und ihre Zeitgenossen regierten oder niedermetzelten. Die Tugend weckte in mir die größte Bewunderung und ich empfand grenzenlose Abscheu vor dem Laster. Diese Gefühle führten mich natürlich dazu, solche friedliebende Gesetzgeber wie Numa, Solon und Lycurgus einem Romulus und Theseus vorzuziehen. Das patriarchalische Leben meiner Beschützer trug wohl das Seine dazu, dass diese Eindrücke sich mir fest ins Gemüt prägten. Wenn ich aber durch einen jungen, nach Ruhm und Kampf dürstenden Römer in das Wesen der Menschheit eingeführt worden wäre, dann hätten mich wahrscheinlich ganz andere Empfindungen bewegt. Miltons Paradise Lost bewirkte in mir die tiefste Gemütsbewegung. Ich las es, so wie ich die anderen Bände gelesen hatte, die mir in die Hände gefallen waren, als eine wirkliche und wahrhafte Geschichte. Es erregte jene Gefühle des Staunens und der scheuen Ehrfurcht, die das Bild eines allmächtigen Gottes, der mit seinen Kreaturen zürnt und kämpft, erregen konnte. Oft wurde meine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Situationen gelenkt, da mir ihre Ähnlichkeit mit den meinen auffiel. Ich war geschaffen wie Adam, augenscheinlich durch kein Band an ein anderes Lebewesen geknüpft, aber in jeder anderen Hinsicht war seine Lage ganz verschieden von der meinen. Er war als vollendetes Geschöpf aus Gottes Hand hervorgegangen. Glücklich und gedeihend unter der Obhut seines Schöpfers durfte er mit Wesen höherer Natur verkehren, von ihnen lernen und geliebt werden. Ich aber war elend, hilflos und verlassen. Oft betrachtete ich Satan als das treffendere Sinnbild meiner Lage, denn oft stieg, wenn ich so das Glück meiner Beschützer vergegenwärtigte, der bittere Neid in mir hoch. Ein anderer Umstand bestärkte und bestätigte diese Gefühle des Hasses. Einige Zeit, nachdem ich in die Hütte gekommen war, fand ich einige Papiere in der Tasche der Kleider, die ich aus deinem Laboratorium mitgenommen hatte. Zuerst kümmerte ich mich nicht darum, aber als ich nunmehr imstande war, die Zeilen zu entziffern, fing ich eifrig an, sie zu überprüfen. Es war dein Tagebuch aus den 5 Monaten, welche meiner Erschaffung vorausgingen. Du beschriebst darin bis in alle Einzelheiten jeden Werdegang deiner Arbeit. Diese Darstellung war gemischt mit Berichten über häusliche Ereignisse. Du erinnerst dich sicher an diese Papiere. Hier sind sie. Alles, was Bezug auf meine Entstehung hat, wird darin berichtet. Jedes Glied dieser Kette von ekelerregenden Umständen, die zu dem Gelingen deines Vorhabens führte, ist darin vermerkt. Die genaueste Beschreibung meiner widerlichen und verhassten Person wird in einer Sprache wiedergegeben, die dein Entsetzen deutlich kundtun. Mir wurde übel beim Lesen. Verflucht sei der Tag, da ich das Leben erhielt, rief ich in höchster Qual. Verflucht sei mein Schöpfer. Warum hast du einen Unhold von solcher Abscheulichkeit geformt, dass selbst du dich voll Ekel von mir abwandest? In seinem Mitleid machte Gott nach seinem Bilde die Menschen zu schönen, anziehenden Wesen. Aber ich bin nur ein verzerrtes Abbild, nur noch abstoßender gerade durch seine Ähnlichkeit mit der Menschengestalt. Satan hat Gefährten, andere Teufel, die ihn bewunderten und anspornten. Ich aber bin einsam und verachtet. Solche Grübeleien suchten mich in trüben und einsamen Stunden heim. Aber wenn ich über die Tugenden der Hüttenbewohner nachdachte, über ihren liebenswürdigen und wohlwollenden Charakter, bildete ich mir ein, sie würden Mitleid mit mir haben und die Missgestalt meiner Person übersehen, wenn sie von meiner Bewunderung ihrer Tugenden wussten. Konnten sie jemanden von ihrer Türe weisen, wie abstoßend er auch sein mochte, der um ihr Mitleid und ihre Freundschaft bat? Ich entschloss mich, zumindest nicht zu verzweifeln, sondern mich in jeder Weise auf ein Zusammentreffen mit ihnen, das mein Schicksal entscheiden würde, vorzubereiten. Ich schob diesen Versuch noch auf einige Monate hinaus, denn alles, was von seinem Erfolg abhing, war von solcher Wichtigkeit, dass ich Angst hatte, er könnte scheitern. Außerdem erkannte ich, dass mein Verstand mit der täglichen Erfahrung so sich vermehrte, dass ich diese Unternehmung erst wagen wollte, wenn meine Weisheit noch in einigen weiteren Monaten zugenommen hatte. Währenddessen änderte sich manches in der Hütte. Sophies Anwesenheit verbreitete Freude unter den Bewohnern. Ich sah auch, dass nicht mehr die gleiche Not herrschte. Felix und Agatha hatten mehr Zeit für Zerstreuung und Unterhaltung. Sie waren nicht gerade reich zu nennen, aber glücklich und zufrieden. Heitere und vergnügte Gefühle bewegten sie, während die meinen mit jedem Tage leidenschaftlicher und aufwühlender wurde. Je mehr ich lernte und wusste, umso mehr wurde mir klar, welch ein elender Ausgestoßener ich war. Ich hegte zwar eine Hoffnung, aber sie schwand mir, wenn ich mein Spiegelbild im Wasser, jenes flüchtige Gebilde oder meinen Schatten im Mondlicht, den nie umrissenen, schnell wechselnden, erblickte. Ich bestrebte mich, diese Befürchtungen zu unterdrücken und mich auf meinen Versuch vorzubereiten. Und manchmal ließ ich meine Gedanken sich ungehemmt in dem Garten des Paradieses tummeln. Ich wagte mir vorzustellen, dass liebenswürdige und anmutige Wesen meine Gefühle verstehen und meinen Trübsinn aufheitern würden. Ihre engelgleichen Züge lächelten mir trostspendend zu. Aber es war nur alles Schein und Traum. Keine Eva besänftigte meinen Schmerz oder teilte meine Gedanken. Ich war allein. Ich dachte an Adams Flehen zu seinem Schöpfer. Aber wo war der Mensch, der mich geschaffen hatte? Er hatte mich verlassen und aus bitterem Herzen verfluchte ich ihn. So verging der Herbst. Mit Überraschung und Kummer sah ich, dass die Blätter welkten und fielen und die Natur sich wiederum in das kahle, düstere Gewand hüllte, das sie getragen, als ich zuerst die Wälder und den lieblichen Mond erschaute. Dennoch kümmerte ich mich wenig um das graue Wetter. Durch meinen Körperbau ertrug ich Kälte besser als Hitze. Meine Hauptfreude aber waren die Blumen, die Vögel und all der bunte Schmuck des Sommers. Als jene von mir gingen, wandte ich mich mit noch größerer Aufmerksamkeit den Verbannten der Hütte zu. Ihr Glück wurde durch das Scheiden des Sommers nicht vermindert. Sie liebten sich, fühlten miteinander, und ihre Freuden, die sie sich selbst bereiteten, wurden durch keine Zwischenfälle unterbrochen. Je mehr ich sie kennenlernte, umso größer wurde mein Wunsch, ihren Schutz und ihre Liebe anzurufen. Mein Herz sehnte sich danach, von diesen herrlichen Menschen gekannt und geliebt zu werden. Dass ihre freundlichen Blicke sich einst liebevoll auf mich richten würden, war mein höchster Traum vom Glück. Ich wagte nicht, mir vorzustellen, dass sie sich mit Verachtung oder Schrecken von mir wenden würden. Die Armen, die an ihrer Schwelle Halt machten, wurden niemals abgewiesen. Mich dürstete zwar nach größeren Schätzen als ein wenig Nahrung oder Ruhe, ich brauchte Güte und Mitgefühl. Und ich hielt mich dessen für nicht ganz unwert. Wir waren mitten im Winter angelangt, und ein vollständiger Wechsel der Jahreszeit hatte sich vollzogen, seit ich zum Leben erwacht war. Zu dieser Zeit erfüllte mich nur der eine Gedanke, wie ich mich in der Hütte den Bewohnern zeigen sollte. Ich machte Pläne und verwarf sie wieder. Der endgültige bestand schließlich darin, dass ich die Hütte betreten wollte, wenn der blinde alte Mann dort allein war. Wohlweislich erkannte ich, dass die unnatürliche, widrige Hässlichkeit meiner Person der Hauptgrund des Schreckens bei denen, die mich früher gesehen hatten, gewesen war. Bei aller Rauheit hatte meine Stimme nichts Schreckliches an sich. Wenn ich in Abwesenheit der Kinder das Wohlwollen und die Fürsprache des alten de Lassay gewinnen konnte, würde ich auch von meinen jüngeren Beschützern geduldet werden. Eines Tages, als die Sonne auf das rötliche Laub am Boden schien und Freudigkeit verbreitete, machten sich Sophie, Agatha und Felix auf einen weiten Spaziergang. Der alte Mann blieb auf seinen eigenen Wunsch allein in der Hütte zurück. Als seine Kinder fort waren, nahm er die Gitarre auf und spielte einige schwermütige, aber süße Weisen, süßer und schwermütiger, als ich sie ihn je zuvor hatte spielen hören. Zuerst waren seine Züge freudig erhellt, aber beim Weiterspielen wurde er allmählich nachdenklich. Schließlich legte er das Instrument aus der Hand und saß in Gedanken verloren da. Mein Herz klopfte heftig. Stunde und Augenblick des Versuches, der mein Glück entscheiden oder meine Ängste verwirklichen sollte, war gekommen. Stille herrschte in und um die Hütte. Es war eine ausgezeichnete Gelegenheit. Als ich an die Ausführung meines Planes gehen wollte, zitterten mir die Knie und ich sank zu Boden. Ich erhob mich wieder und unter Zuhilfenahme aller Willensstärke, deren ich fähig war, schob ich die Bretter, die ich vor den Schuppen gestellt hatte, um meinen Zufluchtsort zu verbergen, beiseite. Die frische Luft prickelte meiner Entschlusskraft. Ich war fast frohen Mutes. Ich klopfte. »Wer ist da?« fragte der alte Mann. »Herein!« Ich trat ein. »Verzeihen Sie mein Eindringen«, sagte ich. »Ich bin ein Wanderer, der ein wenig Ruhe sucht. Sie würden mir einen großen Dienst erweisen, wenn Sie mich ein paar Minuten am Feuer ausruhen ließen.« »Treten Sie ein«, sagte de Lassy. »Ich will versuchen, Ihnen zu helfen. Leider sind meine Kinder nicht zu Hause und ich bin blind. Ich fürchte, ich bin kaum in der Lage, für ihr Essen zu sorgen.« »Bemühen Sie sich nicht, guter Greis. Ich habe zu essen, nur der Wärme und Ruhe bedarf ich.« Ich setzte mich und es folgte eine Stille. Ich wusste, jede Minute war kostbar für mich. Ich konnte mich nicht entschließen, wie ich das Gespräch beginnen sollte, als der alte Mann mich anredete. »Ihrer Sprache nach, Fremder, vermute ich, sind Sie mein Landsmann. Sind Sie Franzose?« »Nein, aber ich wurde von einer französischen Familie erzogen und verstehe nur diese Sprache. Ich will den Schutz einiger Freunde erbitten, die ich aufrichtig liebe und auf deren Gunst ich einige Hoffnung habe.« »Sind Sie denn Deutsche?« »Nein, es sind Franzosen. Aber lasst uns das Thema wechseln. Ich bin ein unglückliches, verlassenes Geschöpf. Ich blicke um mich und habe keinen Freund oder Verwandten auf dieser Erde. Die lieben Menschen, zu denen ich gehe, haben mich noch nie gesehen und wissen wenig von mir. Ich bin voller Angst, denn wenn ich scheitere, bin ich ein Ausgestoßener in alle Ewigkeit. Verzweifeln Sie nicht. Es ist in der Tat ein Unglück, keine Freunde zu besitzen, aber es wohnt doch in den Menschenherzen, wenn sie nicht voreingenommen sind durch offensichtlichen Eigennutz, viel brüderliche Milde und Liebe. Bauen Sie daher auf Ihre Hoffnungen. Wenn diese Freunde gute und liebe Menschen sind, haben Sie keinen Grund zum Verzweifeln. Sie sind gütig. Sie sind die besten Menschen auf der Welt, aber unseligerweise sind Sie gegen mich eingenommen. Ich habe gute Anlagen. Mein Leben war bisher einfältig und ohne Tadel, ja, in gewissem Grade sogar wohltätig. Aber ein verhängnisvolles Vorurteil trübt Ihren Blick, und da, wo Sie ein Herz und einen zugetanen Freund sehen sollten, erblicken Sie nur einen verabscheuungswürdigen Unhold. Das ist allerdings sehr unglücklich. Aber können Sie nicht, wenn Sie wirklich frei von Schuld sind, Ihnen die Augen öffnen? Ich bin dabei, diese Aufgabe durchzuführen, und eben darum werde ich von so vielen Befürchtungen überwältigt. Ich liebe diese Freunde so zärtlich. Viele Monate lang habe ich ihnen, ohne dass sie es wussten, tägliche kleine Liebesdienste erwiesen. Aber sie werden denken, dass ich ihnen etwas antun will, und dieses Vorurteil möchte ich überwinden. Wo leben diese Freunde? Hier, in der Nähe. Der Blinde zögerte und fuhr dann fort. Wenn Sie mir ohne Vorbehalt alle Einzelheiten Ihrer Geschichte erzählen wollen, kann ich vielleicht mithelfen, sie aufzuklären. Ich bin blind, ich kann nicht nach Ihrem Äußeren urteilen, aber es ist etwas in Ihren Worten, das mich von Ihrer Aufrichtigkeit überzeugt. Ich bin arm und verbannt. Es wird mir eine wahre Freude sein, wenn ich einem Menschen in irgendeiner Weise nützlich sein kann. Trefflicher Mann, ich danke Ihnen und nehme Ihr edelmütiges Anerbieten an. Durch Ihre Güte heben Sie mich aus dem Staube empor, und ich vertraue darauf, dass ich durch Ihre Hilfe nicht aus der Nähe und dem Mitgefühl Ihrer Mitmenschen vertrieben werde. Da sei Gott vor. Selbst wenn Sie ein wirklicher Verbrecher wären, denn das könnte Sie nur zur Verzweiflung treiben, anstatt Sie zur Tugend anzuspornen. Auch ich bin ein vom Schicksal Geschlagener. Ich und meine Familie wurden trotz unserer Unschuld verurteilt. Entscheiden Sie daher, ob ich Ihr Unglück nicht mit Ihnen fühlen kann. Wie kann ich Ihnen danken, mein größter und einziger Wohltäter? Von Ihren Lippen erreichten mich als erstes die Stimme der Güte und Freundlichkeit. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein, und Ihre Menschlichkeit lässt mir den Erfolg mit jenen Freunden, die ich gleich treffen werde, sicher erscheinen. Darf ich den Namen und die Wohnung jener Freunde erfahren? Ich hielt inne. Dies, dachte ich, war der Augenblick der Entscheidung, der mir mein Glück schenken oder in alle Ewigkeit rauben sollte. Vergeblich bemühte ich mich um genügend Fassung, um ihm antworten zu können, aber diese Anstrengung verzehrte mir alle gebliebene Kraft. Ich sank auf den Stuhl und schluchzte laut. In der Ferne hörte ich die Schritte meiner jungen Beschützer. Ich hatte keinen Augenblick zu verlieren, und indem ich des alten Mannes Hand ergriff, rief ich: »Nun ist die Stunde Ihrer Hilfe gekommen. Retten und schützen Sie mich. Sie und Ihre Kinder sind die Freunde, die ich suche. Verlassen Sie mich nicht in dieser entscheidenden Gelegenheit.« »Gnädiger Gott«, rief der alte Mann aus, »wer sind Sie?« Da traten Felix, Safie und Agatha ein. Wer vermag Ihren Schreck und Ihre Bestürzung zu beschreiben, als Sie mich sahen? Agatha schwanden die Sinne, und Sophie stürzte aus der Hütte, außerstande der Freundin beizustehen. Felix eilte mir entgegen und riss mich mit übermenschlicher Kraft von seinem Vater, an dessen Knie ich mich klammerte. In seinem Zorn schlug er heftig mit einem Stock auf mich ein. Ich hätte ihn Stück für Stück zerreißen können, so wie der Löwe eine Antilope zerreißt, aber das Herz war mir zu schwer. Ich war unsagbar traurig und bezwang mich. Ich sah, wie Felix zum erneuten Schlage ausholen wollte, verließ voll Schmerz und Qual die Hütte. In dem allgemeinen Tumult entfloh ich unbemerkt und stahl mich in meinen Schuppen zurück.